der euch die Erde zu einer Lagerstadt gemacht und euch auf ihr Wege gemacht hat, auf das ihr recht geleitet werden möget.